Merru Kudeha Okay. Wäre zerficken Geschmack. Ich bin der Rapper und Kicker am Block. Schreibe die Texte und alle in meiner Hook pumpen die Lieder und schreien der Merru Support. Auf dem Weg. Ja, die Scheine in Lila, ich steig in den Siebener mit meinem Bruder, der neben mir ist also. Seine Goldkette, Jibbits in Ort, like er baut sich der Birre ein Besen und zählt es bringt auf dem Weg. Meine Zeit ist da, QDH ist dran, so fick die Rapper mit dem Admin Stun. Digga, lach nach Mama, aber sag, wer kann so flowen wie Merru, 4-2-8, Ballama. Das ist MK, du weird, Digga, GG, wenn du meine Gang siehst. Ja, ich zähl Para für ne Fan, die Stapelscheine, dein ist jetzt kein Ziel. Merru ist einer der Besten, dass jeder das weiß, ist klar, aber reicht nicht, weil ich bin die Einzige, speist mich durch, sogar alle Hater werden, würde hören, aber heim. Schreibe Parts so wie Biggie, Rapper hart für die City, komme grad mit dem Piddy, sogar Kellech bekommt mehr Hype als Usippi. Die Lage wird hops genommen, es sind wieder zu viele Schmucks gekommen. Nach einem Kick bist du auf dem Beton, komme mit Bratis aus Bosnien und Libanon. Sie feiern mich, weil ich zu Killer bin, seit meinem Hype sagen sie Birramen. Und Leute, die sagen, wie schlimmer sind Kudi, haben Members, bei Stress ist der Selach drin. Bin ein Motherfucker so wie Park, aber diese Rapper treffen immer wieder nicht den Tag. Merru hart, eine Stimme wie kein anderer, ich nehm euch auseinander, der Merru ist so anders. Wow, wow. Seit Jahren wollte ich schon diesen Weg, den ich hier gehe. Renn du der Biber weg, aber denk nicht, Merru flow fällt direkt. Ich bin am zersägen, ja sie wissen, ist ein mieser Effekt. Perfekt, perfekt, meine Flows und meine Stimme, ich weiß, dass du's hörst. Lasse meine Merru fliegen, aber sag dann jeder auch, Merru ist gestört. Ich bin crazy, Digga, ich bin crazy. Digga, Busch ist meine Hut, ich komme mit der Daisy. Ich werde zu Legende, ja so wie Buffon. Meine Kleidung Gucci oder auch Louis Vuitton. Lila, gelbe, grüne Farben ist die Mio Korn. Doch eine Mio ist kein Ende, bring mir mal davon. Salamu alaikum. Ich lade Nachtdruck ab in vollem Magazin. Meine Stimme, sie ist so heiß und brennt wie Benzin. Ich zersäg euren Flow einfach so aus Prinzip. Das ist Nummer 1, Rüssel's am Gatre de Wii. Ich baller die Reime, du weißt genau, ich bin zu Baba. Also komm mal runter, rede gar nicht so viel über Para. Ich bleibe am Ball, Juan Mata oder Maradona. Komm mal dicker Busch, ich nehme da ein paar ganz locker. QDH, oh la la la la la la la la. QDH, oh la la la la la la. Ist hier weg, wir jagen lila Scheine. Träume werden, was du siehst. Wie schnell es geht, mein Hype ist da, doch meins ist viel zu mies. Und ich schieß auf alle Hater, denn sie reden viel zu viel. Aber alles nur Gelaber, la la la. Ich kille die Filme machen, die machen nur Fahrt, aber wissen gewisse Personen und wir machen mir nach. Merru, sein Part ist Asi, Asi will Money, Money, so wie Badr Hari geh. Und pack deine Sachen, du Pico. Bleibe der NS im Trikot und in der Kabine war ich wieder Merru und sorgte für eine barbarische Stimme. Du schießt wieder los, mega. Jetzt ist mein Brot nur Elan. Ich geh nur nach vorn, drück aufs Pedal. Trotzdem bleib ich immer noch ein Esmeral. Sie sagt mir, Merru, du hast. Ich schätze, ich nehme deine Flows und zu krass. Zu mir kommt sie angefangen wie ne U-Bahn. Scheiß auf weißen Bruder, baff mal das Zeug, ja, gib ihn. Auf dem Tisch liegen Joints, ja, gib ihn. Du bist stoned, aber reicht nicht, gib ihn. Ja, komm, paff mal das Zeug, ja, gib ihn. Gib es nicht zu viel, aber nein, komm, gib ihn. Ich kicke dich heiße seit Jahren, doch keiner hat was von mir gehört. Jetzt seit ein halbes Jahr offiziell und jeder sagt mir, du hast zerstört. Aber ich schwör, den Merru zu stoppen ist schwer. Du Pisser, komm her, die Jacke von wenn ich, dein will ich nicht mehr. Also trage ich die von Montclair. Aber Montclair, ich geb Gas, fick mit Brass oder dick krass, fick den Start. Aber fragst nicht, warum saß ich wegen Haschisch und der Start mich wieder mal gefickt hat. Ich bin auf dem Weg, wenn dein Ura ist Richtung Palen. Und ich weiß, wir sind da, wenn ich sag, Bruder, ja, killen. Bis auf J, und auch bis zum Bombay. Dein Kopf ist Pilot, alles okay. Ich krieg Beats von meinem Bra und nicht von Ray. Trotzdem fick ich alles weg, alles weg, alles weg, alles weg. Oh, Bruder. Boah, ich kenn doch den Song, oder? Das ist der, ja? Gänsehaut, Bruder. Stört, Bruder. stopp, Bruder, stopp. Was tust, Bruder? Ey, Bruder, zu diesem Song musst du safe ein Video drehen, Bruder. Warum, Bruder, Alter? Bruder, dieser Song ist zu krass, den kannst du doch nicht einfach so auf irgendein Snippet packen, Bruder. Bist du gestört, Bruder? Dazu muss ein Video kommen, sonst ich kauf dein Album nicht, Bruder. Safe. Safe, Bruder. Safe? Jetzt. Alhamdulillah, Bruder. Komm mal her, Bruder. Safe.